In allen Landesteilen der TVRK ist die Arbeit für die Verbesserung der Bildungsbedingungen und Milieus in vollem Gange. Unter den Umständen, wo in gesellschaftlichem Ausmaß auf die Bildung das Gewicht gelegt wird, wurden in diesem Jahr, Jahr der Wissenschaft und Bildung, landesweit der Bau und die Ausbesserung von über 100 Schulgebäuden vollendet und 11.100 Klassenzimmer, Laboratorien und Praktikumsräume bekamen neues Aussehen. Durch die aktive Unterstützung des Bildungswesens wird sein materiell-technisches Fundament weiter gefestigt.